Kundgabe 5052. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.01.1951. Erklärung der Erweckung des Geistes. Vernehmen des inneren Wortes. Erwecket den Geistesfunken in euch zum Leben, und ihr werdet nicht mehr daran zweifeln, dass ich als Vater zu euch, als meinen Kindern rede. Denn der Geist in euch verbindet sich mit dem Vatergeist von Ewigkeit. Er nimmt mein Wort in Empfang und gibt es der Seele weiter, die also nun mein Wort hört, so wie es von mir ausgeht. Die Seele also vernimmt immer meine Liebeausstrahlung, die sich in Form meines Wortes äußert. Der Mensch als solcher aber ist nicht immer fähig, die Sprache des Geistes zu verstehen. Und darum muss die Seele das ihr vermittelte Wort gedanklich dem Menschen weitergeben. Sie muss sich anpassen seiner Fähigkeit, geistige Gabe zu empfangen. Es kann also die Seele wollen, dass sich der Geist ihr kundgibt. Dann empfängt sie ohne Einschränkung. Es braucht aber nicht der Mensch darum zu wissen, wenngleich er die äußere Hülle der Seele bildet. Denn oft wäre das ihm unverständlich, was die Seele außerordentlich beglückt. Dann hat die Seele jedoch schon eine ungewöhnliche Stärkung erfahren. Und sie sucht nun ihrerseits, so auf den äußeren Menschen einzuwirken, dass dieser willig dem Begehren der Seele nachkommt. Dann also tritt der Verstand des Menschen zurück. Und dieser beginnt, in sich hineinzuhorchen. Er versucht, die Stimme der Seele zu verstehen. Und dann wird ihm das bewusst, was die Seele aus dem geistigen Reich empfangen hat. Dann stehen Geist, Seele und Körper im Einklang. Und dann kann der Mensch ungeahnte Weisheit empfangen, weil der Geist in ihm nicht mehr ruht, so er einmal zum Leben erweckt wurde. Es kann der Körper dann nicht auf die Dauer unempfindlich bleiben für das göttliche Wort. Er wird von dem Strahl meiner Liebe berührt und ihre Kraft beginnt zu wirken, sodass der Geist immer lebendiger wird und auch die Seele, die gleichfalls zunimmt an Licht und Kraft, weil jede Ausstrahlung meinerseits Licht bedeutet und dem Menschen Kraft aus mir vermittelt. Dann gelingt es der Seele auch, sich dem Menschen verständlich zu machen, ihn zu bestimmen, zu achten auf alle Eindrücke im Herzen. Und so also nun der Mensch lauschet nach innen, kann er ganz deutlich mein Wort in sich vernehmen und nun auch dem Verstand zugehen lassen. Dann also ist Herz und Verstand tätig. Dann hat der zum Leben erweckte Geistfunke eine gewaltige Wesensänderung vollbracht. Er hat Seele und Körper nach seinem Willen, der also mein Wille ist, geformt zum Aufnahmegefäß der Kraft aus mir. Er hat die Seele, das Denken, Fühlen und Wollen des Menschen, bestimmt, sich mir zu unterordnen. Und auch der Körper kommt dann meinem Willen nach. Und so wird der Mensch bewusst zum Empfänger meines Wortes, meiner Liebeausstrahlung, die gewissermaßen das Lebenselixier ist für die Seele, durch welches ihr ewiges Leben gesichert ist. Eine solche geistige Erweckung kann planmäßig vollzogen werden, wenn sich des Menschen Gedanken im freien Willen mir zuwenden und er mich um Kraft und Gnade um meinen Geist bittet. Dann strömet, weil der Mensch selbst es will, meine Kraft offensichtlich auf ihn ein. Und dann ist die Seele sowie des Menschen Herz fähig, im Augenblick mein Wort zu verstehen, weil die Kraft des Geistes eine unfassbare Wirkung hat, dass sie im Moment einen Menschen wandeln kann zum Aufnahmegefäß meines Geistes, so wie er nur den festen Willen hat, mir durch diese Fähigkeit zu dienen, also erlösend tätig zu sein an den Mitmenschen. Dieser Wille ist Veranlassung zu einer Gnadengabe umfassendster Art. Er lässt keine Einschränkung zu, weil mein Geist unbegrenzt ist und sein Wirken eben nur der Wille des Menschen selbst bestimmt. Und so auch ist der Wille des Menschen bestimmend. Welcher Art das Wirken des Geistes ist und in welcher Weise die Auswertung der Gnadengabe stattfinden soll. Und diesem Willen entsprechend bekommt jeder Mensch die Gaben des Geistes verliehen, um nun den Mitmenschen ein lebendiges Zeugnis zu sein von dem Erfolg des rechten Verhältnisses zu mir, seinem Schöpfer und Vater von Ewigkeit. Amen.